Hallöchen, meine geliebten Brüder und Schwestern, verstreut in den deutschen Ländern oder wo immer ihr auch sonst noch seid und mir zuhört und euch diese Videos anseht. Ach, wie gut es ist, in der Liebe Gottes jeden Tag zu baden, darinnen zu schwimmen und übersprudeln zu lassen und überfließen zu lassen, damit viele andere Menschen von dieser Liebe trinken können. Das ist ja letztendlich das, worum es um das Christenleben geht. Ich möchte heute etwas reden über die Freiheit im Neuen Bund. Wisst ihr, Galater 5 sagt eine ganz tolle Aussage, nämlich, zur Freiheit hat Christus euch befreit. Steht fest darin. Mit anderen Worten, Christus hat uns bereits befreit. Nicht er wird uns befreien, nicht er wird uns die Freiheit schenken, er hat uns bereits befreit. In Christus sind wir frei. Wir sind frei von der Sünde, wir sind frei vom Gesetz, wir sind frei von den Regeln, wir sind frei von das tun müssen, jenes tun dürfen, nicht tun dürfen und, und. Wir sind zur Freiheit berufen in Jesus Christus. Und sagt die Bibel nicht auch, dass dort, wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit? Wisst ihr, was war das Erste, was Jesus getan hat, als er gepredigt hat? Oder vielleicht soll ich nicht sagen, was war das Erste, was Jesus getan hat? Was war denn die erste Predigt, die Jesus gegeben hat? Lukas Kapitel 4, der Geist des Herrn ist über mir, er hat mich gesalbt. Was hat er mich gesalbt? Alles Mögliche zu tun, aber Freiheit zu verkündigen. Den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und dann hat er abgeschlossen damit, das angenehme Ja des Herrn auszurufen. Und heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Lest man schon nach in Lukas Kapitel 4. Und wisst ihr, als Jesus gesagt hat, er hat mich gesalbt, der Geist des Herrn, damit ich den Gefangenen Freiheit verkündige, deklariere. Und dann hat er gesagt, auszurufen das angenehme Ja des Heils. Wisst ihr, was das angenehme Ja des Herrn war? Das angenehme Ja des Herrn oder das Heilsjahr, dieses spezielle Jahr, das 50. Jahr, wo alle Menschen in die Freiheit gekommen sind. Jeder hat seine Freiheit zurückbekommen. Der Sklave seine Freiheit, der Schulden gehabt hat, war schuldenfrei. Da kam Jesus und sagte, ich bin gekommen, um euch in die Freiheit zu bringen. Und dann kommen Menschen, weil sie mühselig und beladen sind und sie sind unterdrückt von diesem Joch der Sünde und was weiß ich vom Leben. Und dann kommen sie zu Jesus und sagen sie, wow, Jesus, wenn ich zu dir komme, wenn ich mühselig und beladen bin, dann werde ich erquickt, dann werde ich erfrischt und noch etwas geschieht. Ich werde frei von dem Joch der Sklaverei, der Sünde und des Versagens und des Lebens und dem Druck und so weiter. Und sie leben dann diese Freiheit in Christus, genießen diese Freiheit in Christus. Und was geschieht dann sehr oft? Dann geschieht sehr oft, sie kommen jetzt wieder unter das Joch der Religiosität, der Werksgerechtigkeit, der Dinge tun, um von Gott angenommen zu sein, des Regelns einhalten und. Und da kommt oft eine Liste auf diese Menschen zu, mit unwahrscheinlich vielen Gesetzen, die man jetzt halten muss. Ein guter Christ geht dreimal in der Woche im Gottesdienst. Ein guter Christ bezahlt das. Ein guter Christ, die 10% muss er abgeben. Ein guter Christ, der schaut nicht fern, der macht das nicht, der macht jenes nicht. Und plötzlich sind die Menschen dann wieder unter einem enormen Joch. Und dann werden sie unter diesem Joch geistig groß. Und dann irgendwann verstehen sie, erkennen sie, dass Christus uns zur Freiheit befreit hat. Sie erkennen, dass es einen neuen Bund gibt. Sie erkennen, dass Gott mit mir nicht mehr verhandelt auf Basis meiner Leistung, auch nicht auf Basis von dem, was ich alles machen kann und schaffen kann, sondern Gott geht jetzt mit mir um auf Basis von dem, was Jesus Christus geleistet, verbracht und erwirkt hat. Und plötzlich merken sie, wow, ich bin in der Freiheit. Ich brauche jetzt nicht mehr unter diesem Joch der Sklaverei leben. Und sie genießen diese Freiheit, sie werfen von sich alles, was Joch war. Und was geschieht sehr häufig? Was häufig geschieht ist, wir gehen von einem Extrem, Religiosität und Werke und tun und leisten und machen, damit wir vor Gott gut dastehen, ins andere Extrem. Ach, ich brauche jetzt gar nichts mehr tun. Ich bin frei in Christus. Paulus hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, dass wir frei sind in Christus, Und dann sagt er aber, lasst diese Freiheit euch nicht dazu führen und missbraucht diese Freiheit nicht, sagt er, indem ihr eurem Fleisch nachgibt. Mit anderen Worten, sondern in Liebe sollen wir einander dienen. In anderen Worten, Paulus sagt, die Freiheit im neuen Bund, die kann missbraucht werden. Ja, wie kann ich Freiheit missbrauchen? Indem ich das, was Gott getan hat, alle meine Sünden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, bereits ausgelöscht hat, indem ich das auf die leichte Schulter nehme. Meine lieben Freunde, ich bin ja aufgewachsen mit einer Glaubensgewissheit, mit einem Denkmuster, dass jedes Mal, wenn ich sündige, verliere ich meine Errettung. Das war für mich eine Sicherheit, dass immer, wenn ich was falsch mache, wenn ich sündige, wenn ich daneben haue, habe ich meine Rettung wieder verloren. Und da muss ich Gott neu betteln, neu anjammern, dass er mir die Rettung wieder zurückgibt. Und dann habe ich halt immer gehofft, als Junge schon, dass Jesus ja nicht wiederkommt, wenn ich gerade was falsch gemacht habe. Weil wenn Jesus wiederkommt, in dem Augenblick, wo er sündigt, komme ich in die Hölle. Und wie lebte ich mit permanentem Mangel an Heilsgewissheit? Wie lebte ich mit Unsicherheit? Wie lebte ich mit Verdammnis? Wie lebte ich mit Schuld? Bis ich erkannt habe, es ist alles bezahlt. Jesus paid it all. Vergangenheit ist bezahlt, Gegenwart ist bezahlt, Zukunft ist bezahlt. Für alle meine Sünden wurde bezahlt. Da gibt es nichts mehr zu bezahlen und wird es niemals mehr in meinem Leben eine Schuld abzubezahlen geben. Und diese Freiheit ist so herrlich und ist so genial. Die hat mich freigesetzt, die hat mir gut getan, die hat meinem Herzen gut getan. Das war plötzlich ein völlig neues Niveau an Lebensfreude. Und wisst ihr, dann habe ich leider immer wieder sehen müssen, wie Christen diese Freiheit missbraucht haben, um dem Fleisch zu dienen. Ja, ich bin nicht religiös. Als ich in der religiösen Gemeinde war, da durfte ich gar nichts. Jetzt kann ich machen, was ich will. Ich kann. Ich bin jetzt frei. Ich trinke so viel, wie ich trinken will. Ist doch keine Frage. Hör zu, die Bibel sagt, trinket euch nicht voll. Keines. Du darfst trinken, aber du darfst nicht zu viel trinken. Denn dann hast du deine Freiheit missbraucht. Und wisst ihr, und das ist ja das, wie oft missbrauchen wir unsere Freiheit. Weil wir denken, ich bin frei und jetzt brauche ich mich nicht mehr kümmern um den anderen. Und verletzen dann andere Menschen. Und tun andere Menschen weh. Und das ist eine permanente Gratwanderung, wo wir immer aufpassen müssen, dass wir nicht auf die andere Seite vom Pferd fallen. Dass wir niemanden erlauben, uns in ein Joch der Sklaverei zu geben. Das sollen wir auch niemand erlauben. Wir sollen niemals nachgeben, wenn andere Menschen uns in ein Joch des alten Bundes hineindrängen wollen. Das sollen wir nicht. Wir sollen darauf bestehen, dass wir in Christus völlig frei sind. Wir brauchen kein Gesetz halten, um gerecht zu werden. Wir haben die völlige Freiheit in Christus. Aber mein lieber Freund, jedes Mal, wenn du die Freiheit missbrauchst, will ich mal so sagen, dazu verwendest, um dich selbst mehr zu lieben als die anderen, in dem Sinn, dass du dir wichtiger bist, du dich größer stellst, du dich höher stellst als den anderen, dann hast du die Freiheit des neuen Bundes missbraucht. Warum? Weil die Bibel sagt uns im Neuen Testament und im Neuen Bund, einer achte den anderen höher als sich selbst. 94 Mal habe ich im Neuen Testament das griechische Wort Allelon gefunden. 94 Mal. Allelon bedeutet einander, füreinander, miteinander, zueinander, gegeneinander. Und jedes Mal, wenn ich gegen Allelon lebe, in anderen Worten, ich lebe für mich und meine Selbstsucht, meine Vision, meine Erkenntnis, meine Einsicht, alles, was ich alles ergriffen habe von neuem Bund, das ist das Wichtigste, habe ich die Freiheit missbraucht. Sind wir frei im neuen Bund? Ja. Wir sind frei von der Macht der Sünde. Wir sind frei von der Sklaverei der Sünde. Wir sind frei von der sündigen Natur. Wir sind frei von dem Druck dieser Welt. Wir sind frei vom Gesetz. Wir sind in Christus befreit und frei geworden. Wir können dieser Freiheit leben. Wir brauchen nichts mehr tun, um Gott so. Wir brauchen nichts mehr tun, um von Gott angenommen zu werden. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir ja nicht in Sünde fallen dürfen, weil sonst kommt die Strafe wieder. Wir sind frei von all diesen Dingen. Aber in der Freiheit zu leben bedeutet, in Liebe weiterhin zu wandeln. Denn jedes Mal, wenn ich nicht in Liebe wandle, habe ich die Freiheit des neuen Bundes missbraucht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und tschüss.